Pompeji und Herculanum von Friedrich von Schiller. Welches Wunder begibt sich! Wir flehten um trinkbare Quellen, Erde, dich an, und was sendet dein Schoß uns herauf? Lebt es im Abgrund auch? Wohnt unter der Lava verborgen noch ein neues Geschlecht? Kehrt das Entflohne zurück? Griechen, Römer, o kommt! O seht, das alte Pompeji findet sich wieder, aufs Neu bauet sich Herkules Stadt. Giebel an Giebel steigt, der räumige Portikus öffnet seine Hallen, o eilt ihn zu beleben herbei. Aufgetan ist das weite Theater, es stürze durch seine sieben Mündungen sich flutend die Menge herein. Mimen, wo bleibt ihr? Hervor! Das bereitete Opfer vollende Atreus Sohn, dem Orest folge der grausende Chor. Wohin führet der Bogen des Siegs? Erkennt ihr das Forum? Was für Gestalten sind das auf dem kurulischen Stuhl? Traget, Liktoren, die Beile voran. Den Sessel besteige richtend der Prätor, der Zeug trete, der Kläger vor ihn. Reinliche Gassen breiten sich aus, mit erhöhtem Pflaster ziert der schmälere Weg neben den Häusern sich hin. Schützend springen die Dächer hervor, die zierlichen Zimmer rein um den einsamen Hof, heimlich und traulich sich her. Öffnet die Läden geschwind und die lange verschütteten Türen, in die schaudrigte Nacht falle der lustige Tag. Siehe, wie rings um den Rand die netten Bänke sich dehnen, wie von buntem Gestein schimmernd das Estrich sich hebt. Frisch noch erglänzt die Wand von heiter brennenden Farben. Wo ist der Künstler? Er warf eben den Pinsel hinweg. Schwellender Früchte voll und lieblich geordneter Blumen fasset der muntre Festin reizende Bildungen ein. Mit beladenem Korb schlüpft hier ein Amor vorüber, emsige Genien dort keltern den purpurnen Wein. Hochauf springt die Bacchantin im Tanz, dort ruhet sie schlummernd, und der lauschende Faun hat sich nicht satt noch gesehn. Flüchtig tummelt sie hier den raschen Zentauren, auf einem Knie nur schwebend, und treibt frisch mit dem Thyrsus ihn an. Knaben, was säumt ihr? Herbei! Da stehn noch die schönen Geschirre, frisch, ihr Mädchen, und schöpft in den etrurischen Krug. Steht nicht der Dreifuß hier auf schön geflügelten Sphinxen? Schüret das Feuer, geschwind, Sklaven, bestellet den Herd. Kauft! Hier geb ich euch Münzen vom mächtigen Titus gepräget. Auch noch die Waage liegt hier. Sehet, es fehlt kein Gewicht. Stecket das brennende Licht auf den zierlich gebildeten Leuchter und mit glänzendem Öl fülle die Lampe sich an. Was verwahret dies Kästchen? O seht, was der Bräutigam sendet, Mädchen, Spangen von Gold, glänzende Pasten zum Schmuck. Führet die Braut in das duftende Bad, hier stehn noch die Salben, Schminke find ich noch hier in dem gehüllten Kristall. Aber wo bleiben die Männer, die Alten? Im ernsten Museum liegt noch ein köstlicher Schatz seltener Rollen gehäuft. Griffel findet ihr hier zum Schreiben, wächserne Tafeln, nichts ist verloren, getreu hat es die Erde bewahrt. Auch die Penaten, sie stellen sich ein, es finden sich alle Götter wieder. Warum bleiben die Priester nur aus? Den Caduceus schwingt der zierlich geschenkelte Hermes, und die Victoria fliegt leicht aus der haltenden Hand. Die Altäre, sie stehen noch da. O kommet, o zündet! Lang schon entbehrte der Gott, zündet die Opfer ihm an.